Da kann man mal auch sehen, in was für eine Lage diese Umma ist. Ja? Dass die Menschen abschrecken vor Prüfungen. Dass sie immer am Jammern sind, am Heulen sind, am Flemmen sind. Ja? Dass sie, oh, warum ich? Warum kommt mir zu mir die Polizei? Warum sind sie 50 Mann bei mir in der Moschee drin? Ja? Warum verfolgt er mich denn? Warum gibt es bei mir einen Brief? Warum ist das so? Warum ist das dies? Subhanallah. Ach, wenn dich Allah prüft, dann sei glücklich und fall sofort mit deinem Angesicht auf den Boden. Und danke Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, was für eine Ehre ist das? Was für ein Stolz ist das? Subhanallah, achi. Die Propheten haben gelitten. Die Gesandten haben gelitten. Was für eine Ehre ist das, dass wir leiden dürfen? Und wallahi, desto mehr sie uns attackieren, desto mehr freuen wir uns. Desto mehr wollen wir zu Allah. Desto mehr wollen wir den Tod. Desto mehr wollen wir Schehid werden. Kommt. Alhamdulillah. Desto mehr wollen wir zu Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Was ist los, Achim? Denkt ihr, mit sowas könnt ihr uns anschüttern? Ach, ich rufe gestern den Bruder an, er sagt zu mir, ey, Abu Ibrahim, das war eine richtige Imanspritze. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Die Sahaba haben den Tod, sie haben den Tod gesucht. Das ist Iman, das ist Islam. Alhamdulillah. Keine Angst vor den Kuffar, keine Angst vor den Munafiqin, keine Angst vor dem Muttertum, keine Angst vor nichts und niemandem. Außer vor Allah subhanahu wa ta'ala. Sonst von nichts und niemandem haben wir Angst. Sollen zu 100 Mann kommen, sollen sie mit Flugzeugen kommen, sollen sie uns Minen legen, sollen sie uns bombardieren, sollen sie Fotos machen, sollen sie Handgranaten reinwerfen. Wir werden mit La ilaha illallah. Wir werden mit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sterben lassen. Inshallah. مريض أو سجيني أوجعيني إنني رغم مصابي غافل ما زلت لم يعرق جبيني أوجعيني لم أعد أخشاك إني بت أهواك إذا ما تهتويني امنعي طيري من التحليق هاتي كلما عندك من جور السنين. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allahs Frieden, Segen und Barmherzigkeit auf euch allen liegen. Alhamdulillah. Ja, ich bin glücklich, liebe Geschwister. Und ich sehe auch einige andere Brüder lächeln auch. Alhamdulillah. Und ich bin deswegen glücklich, liebe Geschwister, weil Alhamdulillah ich zu denen gehören darf, die Allah subhanahu wa ta'ala prüft. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden liebt, liebe Geschwister, den prüft er hart. Alhamdulillah. Den prüft er hart. Alhamdulillah. Ja? Und deswegen, desto härter wir geprüft werden, desto mehr Prüfung wir bekommen, desto glücklicher sind wir, inshallah. Und möge Allah uns nur Standhaftigkeit geben. Amen. Und uns Ikhlas geben. Amen. Alhamdulillah. Ja? Also das, wie man sieht, desto mehr man uns attackiert, desto glücklicher sind wir. Alhamdulillah. Ja? Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar! Alhamdulillah. Liebe Geschwister, und da kann man mal auch sehen, in was für eine Lage diese Umma ist. Ja? Dass die Menschen abschrecken vor Prüfungen. Dass sie immer am Jammern sind, am Heulen sind, am Flemmen sind. Ja? Dass sie, oh, warum ich? Warum kommt mir zu mir die Polizei? Warum sind sie 50 Mann bei mir in der Moschee drin? Ja? Warum verfolgt er mich denn? Warum gibt es bei mir einen Brief? Warum ist das so? Warum ist das dies? Subhanallah. Ach, wenn dich Allah prüft, dann sei glücklich und fall sofort mit deinem Angesicht auf den Boden und danke Allah Azza wa Jalla dafür. Subhanallah. Was für eine Ehre ist das? Was für ein Stolz ist das? Subhanallah, achi. Die Propheten haben gelitten. Die Gesandten haben gelitten. Was für eine Ehre ist das, dass wir leiden dürfen? Und wallahi, desto mehr sie uns attackieren, desto mehr freuen wir uns. Desto mehr wollen wir zu Allah. Desto mehr wollen wir den Tod. Desto mehr wollen wir Schehid werden. Kommt. Alhamdulillah. Desto mehr wollen wir zu Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Was ist los, achi? Denkt ihr, mit sowas könnt ihr uns anschüchtern? Achi, ich rufe gestern den Bruder an, er sagt zu mir, ey, Abu Ibrahim, das war eine richtige Imanspitze. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alhamdulillah, achi. Das ist Iman. Das ist Islam. Alhamdulillah. Keine Angst vor den Kuffar, achi. Keine Angst vor den Munafiqin. Keine Angst vor dem Muttertum. Keine Angst vor nichts und niemanden. Außer vor Allah subhanahu wa ta'ala. Sonst vor nichts und niemandem haben wir Angst. Sollen sie zu 100 Mann kommen? Sollen sie mit Flugzeugen kommen? Sollen sie uns Minen legen? Sollen sie uns bombardieren? Sollen sie Fotos machen? Sollen sie Handgranaten reinwerfen? Wir werden mit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sterben, achi. Inshallah. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 13, Vers 11: Wahrlich, Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, solange sie nicht ändern, was in ihren Herzen ist. Und das ist die Lage dieser Umma, heute, Bruder. Das ist die Lage dieser Umma. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 51, Vers 56, und ich habe die Menschen und die Djinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala nur eins und allein dienen sollen, wie kann ich dann zu anderen Gesetzen übergehen? Wie kann ich dann zu Munafiqin rübergehen? Wie kann ich in ein Parlament reingehen, wo Allahs Gesetze hinter den Rücken geworfen werden? Subhanallah, wir rufen zu Allah subhanahu wa ta'ala auf, ihn einzig und allein zu dienen. Nur ihn anzubeten, nur ihn zu danken, ihn Lob zu preisen und nicht von Menschen gemachten Gesetze zu bringen und den Schöpfer einfach zu sagen, weißt du was, du hast keine Ahnung. Weißt du was, ja Allah, deine Gesetze beim Gebet, kein Problem, Fasten, Hajj, Zakat, kein Problem, aber wenn es um andere Gesetze angeht, halt dich mal raus. Achi, la ilaha illallah. Was für eine Unverschämtheit, achi. Was für eine Dreistheit das ist. Subhanallah. Ist es schuld, dass wir zu Allah subhanahu wa ta'ala rufen? Dass wir einzig und allein nur ihn verehren sollen? Dass wir nur einzig und allein Allah azza wa jalla dienen sollen? Dann sage ich euch nur eins. Wir machen weiter. Bi'iznillah. Fertig. Ganz einfach. So, machen Sie die Moschee zu. Denkst du, es endet oder was? Subhanallah, wovon träumt ihr nachts? Wovon träumt ihr denn nachts? Ach, das ist für uns ein Ansporn, dass wir weitergehen, weil wir sehen, dass das der Weg der Propheten, der Gesandte ist. Alle haben gelitten. Alle haben Schmerz bekommen. Alle wurden, viele von ihnen wurden abgeschlachtet. Yahya a.s., Zakaria a.s., Ibrahim a.s. ist Feuer geschmissen. Lut a.s., Nuh a.s. Was haben sie mit ihnen gemacht? Ausgelacht. Was haben sie mit ihnen gemacht? Sie haben sich über ihn lustig gemacht. Sie haben gesagt, ja, nur, wenn du damit dich aufhörst, werden wir dich steinigen. Heute siehst du genau dieselben Leute, Bruder, was sie sagen. Sie machen Druck auf bestimmte Leute, ja? Guck mal, schmeiß ihn lieber da raus, ja? Sonst kann es doch für dich anders enden. Subhanallah, guck mal. Ach, das muss ja echt mutig sein, mit 50 Mann in eine Moschee zu kommen, wo drei Brüder und ein dreijähriges Mädchen ist. Ne? Das müssen ja Männer gewesen sein. Ach, fehlt noch, dass sie ein Kleid anhat wahrscheinlich. Ach, das müssen ja Männer gewesen sein. Und ich lese in der Zeit noch, wegen einer kleinen Sache. Ach so, wegen einer kleinen Sache muss mit 50 Mann kommen. Ja? Wie wilde Menschen, die durch die Tür kommen und noch eine Tür eintreten. Subhanallah. 100. Guck mal. Und obwohl die Brüder noch gesagt haben, wir haben einen Schlüssel, wir können das aufmachen. Aber nein, da muss ja mal gegen die Tür getreten werden. Guck mal, wie primitiv und wie asozial diese Menschen sich benehmen. Guck mal, die Brüder, ganz schön, ganz locker, ganz relaxed. Ja? Alhamdulillah, warum Allah uns die Ruhe ins Herz gegeben hat. Aber den Kuffar hat er was gegeben? Angst. Angst und Schrecken. Und wenn sie uns sehen, wenn sie vor drei Mann und einer kleinen Mädchen so Angst haben, Bruder. Allahu Akbar, was müssen das für drei Löwen gewesen sein oder vier Löwen gewesen sein, Bruder? Dass sie so eine Angst vor diesen Brüdern gehabt haben. Subhanallah. Aber ich danke Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns dafür ausgewählt hat, liebe Geschwister. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Und wir sehen, Achi, was die Lage der Jugend ist heutzutage. Und wir waren heute mit dem Bruder Abu Dawud, waren wir unterwegs gewesen, waren noch kurz in Oberhausen gewesen. Ach, du siehst die Menschen kaputt, Bruder. Kaputt. Was gibt euer System euch? Was gibt eure Demokratie euch? Außer Schaden. Finanzsystem kaputt, so gut wie kaputt. Ja? Guckt die Jugendlichen an. Kaputt, Bruder. Ja? Man ist gegenüber den Ehepartnern untreu. Ach, du schlägst die Zeitschriften von denen auf. Ja, ach, es ist so schön, eine Affäre zu haben. Ja, wie kann man am besten eine Affäre machen? Guck mal, Bruder, wie kaputt die sind. Wie zurückgeblieben die sind. Die Jugendlichen, alle, so gut fast alle Alkoholiker, Komasaufen nachher. Komasaufen, mit der Wettrennen wird gemacht. Guck das Benehmen an von denen nachher. Ja, kleine Kinder mit Pornos auf Handy drauf, Achi. Was ist das für eine Gesellschaft? Subhanallah. Ja? Und meinen sie werden religiös, wenn sie Weihnachten feiern, wenn sie Ostern feiern? Ja? Einmal in der Woche zur Kirche gehen. Subhanallah. Was ist das? Was sind das? Und man sieht, wie die Leute kaputt sind. Selbstmordrate steigt. Ja? Drogenhandel steigt. Lügner, Betrüger steigen. Ja? Pädophile Pfarrer steigen. Ja, warum denn nachher? Weil ihr Allah den Rücken gekehrt habt. Ganz einfach. Weil ihr Allah subhanahu wa ta'ala den Rücken gekehrt habt. Und Allah sagt, wer sich von meiner Botschaft abkehrt, den gebe ich ein Leben in Drangsal. Ganz einfach. Und die Menschen, sie werden niemals die Ruhe finden, sobald sie zu Allah subhanahu wa ta'ala nicht zurückkehren. Und du siehst es heute, liebe Geschwister, du siehst es auch bei den Muslimen. Heute siehst du, Achim, du guckst zum Beispiel in der Türkei, steht in ihrem, Parlament, steht, Hakimiyet egemensizlik kayıtsız şartsız milletindir. Ja? Die Souveränität gehört der Nation, dem Volk. Ja? Und was sagt Allah Surat Yusuf? In Surah 12, Vers 40, die Entscheidung liegt einzig bei Allah. Jetzt will ich nur eins, auf eine Sache nur aufmerksam machen. Jetzt hört gut zu, Bruder. Jetzt gibt es ein Hadith, wo Allah subhanahu wa ta'ala ein Engel zu sich ruft und sagt, zerstöre dieses Volk. Und dieser Engel sagt, ja Allah, das ist aber ein Diener, der betet dich Tag und Nacht an. Der dient dir. Er sagt, mit ihm fängst du als erstes an. Ihn vernichtest du als erstes. Warum? Weil es niemals sich sein Gesicht verändert hat. Er sich niemals aufgeregt hat. Und niemals, beziehungsweise die Leute, die zum Guten aufgeholt hat und das Schlechte verboten hat. So, wann, Achim, bist du heute gekommen, hast diesen Satz gelesen und bist nicht ausgetickt? Wer, ich frage, wer, Achim, wer? Stattdessen geht ihr noch auf die Straße und unterstützt diesen Schrott noch. Was denkt ihr überhaupt, dass Allah euch ein gutes Leben gibt? Subhanallah. Ist das nicht die größte Unverschämtheit? Wo sind die Leute, die den Menschen erzählen, das ist Kufr, das ist eine Kufrtat, das ist Kufr Akbar, bleibt davon fern. Das ist die größte Unverschämtheit gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Wo sind diese Prediger? Wo sind diese Menschen, die die anderen, die das Volk aufklären? Stattdessen redet man darüber nicht, verschweigt das den Menschen. Aber wenn man darüber redet, dann kommt es ins Gefängnis. Guck mal, subhanallah. Angeblich die Mehrheit sind dort Muslime, ja? Und wenn du darüber redest, zu Scharia rufst, sagst, Allahs Gesetz ist das Beste, kommst ins Gefängnis, Khawarij und Takfiri direkt. Ach, da kann doch irgendwas nicht stimmen, oder? Wir haben diesen Ehrgeiz und die Eifersucht verloren nachher. Und das ist das, warum diese Umma in der Lage ist, warum sie heute ist. Warum sie kann, weil sie keine Eifersucht mehr hat. Ja? Ach, wenn wir heute unsere Eltern, jemand was zu unseren Eltern sagt, ja, drehen wir alle durch. Geh mal heute, sag mal zu irgendeinem dort draußen. Wenn jemand seine Mutter beleidigt, seinen Vater beleidigt, der dreht am Rad. Aber wenn Allahs Gesetze hinter den Rücken geworfen werden, wenn Allah subhanahu wa ta'ala's Buch mit den Füßen getreten wird, einfach gesagt wird, nein, wir folgen der Demokratie, wir folgen Laizismus, ja, und sich dann gesichtlich verändert und alles zur Normalität geworden ist, ach, dann haben wir nichts anderes verdient als die Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen siehst du auch die Länder heute, wie sie leiden. Guck dir Ägypten an, guck dir Libyen an, guck dir Syrien an, guck dir, was für ein Lager zu finden, guck dir Afghanistan an, achi. Wie die Hunde sind sie draufgegangen. Wie die Hunde sind sie, wo ist die Umma? Wo sind die Regierenden? Wo sind die Führer, die dagegen sprechen? Stattdessen seid ihr Hand in Hand mit diesen Menschen. Stattdessen lacht ihnen das Gesicht von diesen Menschen. Wo ist die Liebe vor Allah? Wo ist Hass für Allah? Wo seid ihr? Hä? Und wo sind diese Menschen, die diese Menschen verteidigen? Sprich doch dagegen. Mach doch den Mund auf. Sag doch, dass das falsch ist. Dass das Kufr ist. Wie kannst du dich verbünden mit einem Kafir gegen einen Muslim? Wie geht das? Subhanallah. Wo ist das Aufregen? Wo ist das, dass dein Gesicht sich verändert? Subhanallah. Ach, stattdessen kommen die Leute, verbünden sich mit den Kuffar und sind gegen uns, obwohl sie sagen, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah, das musst du überlegen. Und wir sehen es, Achi. Wir sehen es. Warum diese Angst? Ja, was sollen wir machen? Das sind alles so Großmächte. Ja? Wir haben hier so wenig in unseren Ländern. Was so, wir sind so arm, wir sind so schwach. Ja, Achi, du bist schwach. Du bist schwach. Weißt du warum? Weil du Allah nicht hilfst. Denn Allah sagt, wer Allah hilft, dem wird Allah helfen. Ist ein Versprechen von Allah. Ist ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Ganz klar und deutlich. Ja? So, aber das Problem ist, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht helfen. Dass wir uns für seine Religion nicht aufregen. Dass unser Gesicht sich wegen seiner Religion nicht verändert. Aber stattdessen schauen wir gnadenlos zu, achi, wie Allahs Gesetze hinter den Rücken geworfen werden. Ja? Schauen wir gnadenlos zu, achi. Subhanallah. Und ich sage den Brüdern und Geschwistern in Ägypten, Libyen und Co. Bruder, wenn ihr wieder in eure Länder die Demokratie bringt, dann war alles umsonst gewesen, Bruder. Dann war alles umsonst gewesen. Alles. Da hast du wieder den Kufr wieder reingebracht und Allahs Zorn wieder auf dich gebracht. Ganz klar. Ganz klar, Achi. Und deswegen sollte jeder seinen Verstand einsetzen. Und warum diese Angst? Wovor diese Angst? Subhanallah. Ach, wir haben Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir dürfen nur Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Was sagt Allah in Surah 175? Das ist nur der Satan, der euch mit seinen Gefolgszeugen Furcht einzuflößen sucht. Fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Das ist die Antwort. Fürchtest du dich? Fürchtest du dich vor den Menschen? Weil sie ein bisschen Druck auf dich machen? Wo ist der Tawakkul auf Allah? Wo ist das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala? Dass wir sofort, wenn der erste Windzug kommt, sofort am Wackeln sind. Ja? Sofort bestimmten Leuten hinterherkriechen. Warum, Achi? Wir haben doch Allah, wir haben doch Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala haben, kann die ganze Welt gegen uns sein. Das ist das, Achi. Warum wir heute die Menschen mehr fürchten als Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah sagt in Surah 4, Vers 76, diejenigen, die glauben, kämpfen auf dem Weg Allahs. Und diejenigen, die ungläubig sind, kämpfen auf dem Weg des Satans. Gewiss, die List des Satans ist schwach. Also wofür diese Angst, wenn die List von ihnen sowieso schwach ist? Wovor diese Angst, wovor diese Furcht dann? Subhanallah. Und ich möchte noch ein Hadith erwähnen, liebe Schwester, wo der Prophet a.s. sagt, und ich habe das auch letztens in der Khutbah erwähnt, a.s. sagt, es ist zu erwarten, dass sich die Nationen gegenseitig von allen Seiten des Horizonts rufen werden, so wie Speisen in Erwartung eines großen Festmahls zu ihren Füßen. Ein Mann fragte den Propheten a.s.w., wird dies wegen unserer geringen Anzahl sein, dass sie so über uns kommen werden? Der Prophet a.s.w. sagte, nein. Ich habe beide. Nein, also ihr werdet eine Anzahl, ihr werdet nicht wenige sein. Doch sie werden wie angespültes Treibgut sein, die Muslime. Also, nix. Allah wird ihnen wegen ihrer Liebe für diese Welt und ihren Hass für den Tod Wahn in ihre Herzen setzen und die Angst von den Herzen der Feinde nehmen. Allahu Akbar. Deswegen siehst du, wie sie heute ohne Furcht in die Länder der Muslime reinkommen. Deswegen siehst du, wie sie einfach heute das Kopftuch von meiner Schwester runterziehen können. Deswegen siehst du einfach, wie sie heute Karikaturen über meinen Propheten machen können. A.S.W. Deswegen siehst du, wie sie den Koran auf den Koran spucken können, auf den Koran schießen können, auf den Koran pinkeln können, Nachi. Und keiner rührt sich von den Muslimen. Stattdessen sind wir noch Hand in Hand mit diesen Leuten. Laden wir noch in unsere Länder ein und lachen denen ins Gesicht, ja? Und stoßen noch ein Glas Wasser mit ihnen zusammen ein. Subhanallah. Warum? Weil wir die Dunya wollen und den Tod verabscheuen. Ja? Weil wir das mehr wollen. Und dann weiter. In einer anderen Überlieferung heißt es, und was ist Wahn? O Gesandter Allahs, er, a.s.w., sagte, Subhanallah, Liebe für die Welt und Hass für den Kampf. Liebe für die Dunya und Hass für den Kampf. Wo ist die Anstrengung, Achim? Wo ist die Anstrengung auf diesem Weg? Wenn ich sehe, der erste Windzug kommt und ich dann aufhöre, dann muss ich fragen, was los ist, liebe Geschwister. Da muss ich mein Iman fragen. Da muss ich fragen, was mit mir los ist. Aber ich sage dir eine Sache. Wallahi, so wie ihr diese Dunya liebt, so wie ihr diese Welt, diese trügerische Welt begehrt, so wie ihr das irdische Leben vergöttert und das irdische Leben wollt, genauso will ich das Jenseits und den Tod haben für Allah. Genauso will ich den Tod haben für Allah. Und genauso will ich das Jenseits haben für Allah. Und genau so müssen wir sein, liebe Geschwister. Keine Angst. Und die Sahaba, sie haben den Tod geliebt, Achi, geliebt. Weil sie bereit waren für den Tod. Sie haben alles gegeben, keine Furcht gehabt. Keine Furcht gehabt. Und so müssen wir sein, liebe Geschwister. Keine Furcht. Nochmal, wenn sie uns töten, inshallah Shahid. Wenn sie uns festnehmen, Alhamdulillah. Haben wir inshallah Zeit, im Gefängnis ein bisschen Koran mehr auswendig zu lernen. Ja. Alhamdulillah. Wenn sie die Moschee schließen wollen, wir machen weiter. Wir machen weiter. Sie werden wieder Flyers finden. Ja? Sie werden wieder Flyers finden vor der Tür. Sie werden wieder Infostände finden in ihren Städten. Ja? Sie werden weiter unsere Dauer sehen. Wir werden weiter Vorträge machen. Geht weiter. Ganz klar. Ja? Bismillah, inshallah. Und deswegen, liebe Geschwister, rate ich mir und euch, standhaft zu sein. Ja? Ich rate mir und euch die Standhaftigkeit. Und dass wir Allah subhanahu wa ta'ala bitten, dass wir standhaft sind. Und dass wir Allah subhanahu wa ta'ala bitten, dass er uns Ikhlas gibt. Und dass er unsere Herzen reinigt. Und dass wir noch enger zusammenkommen, liebe Geschwister. Und dass wir Allah subhanahu wa ta'ala nur einzig und allein Allahu azza wa jal fürchten. Weil diese Dauer, die wird niemals aufhören. Die wird nicht aufhören. Wenn wir weg sind, Allah bringt ein anderes Volk, was die Allah noch mehr fürchten. Die Allah noch mehr fürchten, die Allah noch mehr lieben als wir. Die noch mehr Dauer machen als wir. Ja? Die noch mehr Gas geben als wir. Wir sind nichts, Safi. Was sind wir schon? Alhamdulillah. Inshallah nimmt Allah unsere Taten an. Wir haben alle Fehler, wir sind alle sündige Menschen. Ja? Wenn sie uns wegbringen, kommen inshallah die anderen schon direkt. Weil der Sieg ist schon festgeschrieben von Allah subhanahu wa ta'ala. Könnt machen, was ihr wollt. Deswegen nehmt lieber den Islam an, bevor der Tod euch findet, weil dieses Land wird irgendwann mit der Scharia regiert werden. Punkt. Fertig. Wird passieren. Wird passieren. Ob mit uns oder ohne uns, egal. Fertig. Deswegen nehmt lieber den Islam an, ja, bevor der Tod euch findet. Subhanallah. Und sie wollen, dass wir aus ihren Ländern gehen. Schau mal. Heute, wie gesagt, wo ich bin, in Abu Dawud in Oberhausen. Ja, kommt einer an. Wir haben so eine kleine, haben wir an der Post so ein bisschen gewartet, haben ein bisschen geredet, wie heftig das geworden ist in diesem Land. Die Schandtaten, die Abscheulichkeit, wie heftig das geworden ist und wie sie eigentlich sich selber den Knockout geben, langsam. Finanzkrise und alles hin und her. Ach, da haben wir geredet und da hat sich ein Mann umgedreht, hat er uns angeguckt und meinte, ja, wenn es euch nicht passt, dann geht doch aus dem Land raus. Dann verlasst doch hier das Land. Ja, da habe ich zu ihm gesagt, ja, wir gehen, wenn ihr unsere Länder verlässt, dann gehen wir. Verlasst Irak, verlasst Philistin, verlasst Afghanistan, verlasst überall dahin, wo ihr reingekommen seid, haut ab. Ganz einfach, fertig. Und lassen Sie unsere Geschwister in Ruhe, ja, und dann werden Sie schön die Scharia einführen, das wollen wir. Alhamdulillah. Sie stammen aus unseren Ländern. Fertig. Ganz einfach. Und sonst, ansonsten machen wir hier weiter. Werden so oder so weitermachen. Denn es gibt Leute dort draußen, die Wahrheit wollen. Das wissen wir. Ja? So, heute waren wir auch wieder mit dem Bruder Ahmed ein bisschen was einkaufen. Alhamdulillah. Ja? Und was ist dort passiert? Ein alter Mann kam. Hat uns gesehen mit Anzug, dies und das, mit islamischer Kleidung. Er war ganz freundlich gewesen. Ja, ich habe mir nur gedacht, subhanallah, hätte doch lieber einen Flyer mitgehabt. Also ich hätte keinen Flyer dabei leider. Alhamdulillah, war nett. Ja, wir haben ein bisschen mit ihm noch geredet. Alhamdulillah. Es gibt Menschen, die ehrlich sind und die nicht einfach ihr Gehirn ausschalten. Ja? Alhamdulillah. Davon gibt es noch welche Leute. Und die nicht so wie Barbaren in eine Moschee kommen, ja, ohne irgendwie sich die Schuhe auszuziehen. Ja, und brüllen wie die Affen rum. Ja, brüllen wie die Affen hier rum. Ja, und treten wie die Ochsen die Tür ein. Ja, ach ja, alles wie asozial muss man sein, Bruder. Wie asozial ist das denn? Wegen 3, 4 Jugendlichen und einem kleinen Mädchen. Ach, die müssen Benehmen von uns lernen. Weil die kennen das nicht. Versteht ihr? Weil der Akhlaq des Propheten a.s. war edel. War sehr, sehr edel gewesen. Subhanallah. Sie müssen noch viel von uns lernen. Und deswegen, inshallah, haben wir noch viel zu tun hier, denke ich. Ich bedanke mich bei euch, Brüder, beim Zuhören. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns inshallah in Jannah al-Firdaus alle eintreten lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als Shuhada sterben lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die auf Hak kämpfen, den Mujahideen den Sieg geben, ja, weil sie auf Hak sind und weil sie gegen die Ungerechten, die in unsere Länder kamen, sich verteidigen. Alhamdulillah. Und möge auch Allah subhanahu wa ta'ala jede Schwester, die kein Hijab trägt oder Niqab trägt, besser sie trägt Niqab, inshallah, zum Niqab bringen. Inshallah. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns noch durch diese schönen Prüfungen, die passieren, uns unsere Liebe noch mehr zusammen stärken lassen. Alhamdulillah. Durch jede noch weitere Prüfung, der kommt, freuen wir uns noch mehr. Alhamdulillah. Danke Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und wie gesagt, liebe Geschwister auch dort draußen, mach weiter. Mach weiter mit der Dauer, mach die Infostände weiter, verteilt Flyer. Ja? Und kommt zusammen, lernt zusammen und predigt den Islam nur, wo ihr könnt. Egal, wo ihr seid. Macht Dauer bis zum geht nicht mehr, inshallah. Weil das wollen sie nicht. Das wollen sie nicht. Obwohl sie selber sagen, Religionsfreiheit. Ja? Aber komischerweise, wenn wir den Koran verteilen, ist ein Dorn im Auge. Aber wenn der Zeuge Jehova das macht, wenn der Baptist oder der Pfingster das macht, ist das kein Problem. Aber das ist das, weil sie den Islam hassen. Aber deswegen, wir sprechen hier sowieso nicht die Hasser an. Möge Allah die Hasser vernichten. Ja? Und möge Allah diese Hasser eine schlimme Krankheit geben. Oder sie recht leiten. Ja? Und deswegen, Alhamdulillah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als wahrhaftige Muslime sterben lassen, uns Ikhlas geben, ja? Und nochmal bitten wir Allah darum, dass wir als Shuhada sterben. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.